Gespräch 4. Hallo Dr. Sander, die Angehörigen von Frau Timmerling sind da und wollen Sie unbedingt sprechen. Sie wissen schon, dass ich im OP stehe und Frau Timmerling jetzt sofort operiert werden muss. Ja, aber die Familie will das nicht. Ein Moment, habe ich das richtig verstanden? Die wollen das nicht? Ja, sie meinen, es wäre jetzt genug. Frau Timmerling hat eine akute Blutung. Da können wir keine Zeit verlieren. Der Oberarzt wäscht sich schon. Und die Anästhesie leitet jetzt gleich ein. Ja, ich weiß. Vielleicht kann ich mit den Angehörigen zum OP kommen und Sie können es ihnen erklären. Ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig. Ja gut, Sie haben recht. Bringen Sie sie zur Schleuse 2. Ich komme dort raus und spreche mit Ihnen.